Ja, herzlich willkommen zum ersten Vortrag des diesjährigen Festival Le Contra Racisme 2014 an der Uni Siegen. Mein Name ist Aristoteles Agedopoulos. Wer mich nicht kennt, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Politikwissenschaft am Lehrstuhl von Professor Kaiser, internationale Vergleiche und politische Theorie. Ja, und ich werde heute etwas zu Chrissia Vie sagen. Das ist, wie ihr wahrscheinlich aus den Medien auch erfahren habt, emporgestiegene quasi Partei in Griechenland mit 7% 2012 in das griechische Parlament eingezogen und ist offenkundig nationalsozialistisch, narzisstisch, antisemitisch und hat noch andere Charakteristika. Werde ich jetzt über den Aufstieg sprechen und wie es dazu kommen konnte, dass eine solche Partei quasi jetzt auch im griechischen Parlament vertreten ist. Ich möchte kurz zur Gliederung, möchte ich kurz vorstellen. Also ich werde kurz zu der Geschichte Griechenland etwas sagen, damit diejenigen von euch, die gar nicht zu Griechenland wissen, außer jetzt Krisen und Schuldenstaat etc. in den letzten 4 Jahren, natürlich werden immer diese Begriffe mit Griechenland assoziiert zur Geschichte Griechenlands, dann zur Entstehung der Chrissia Vie, zu dieser Partei, dann die Ideologie dieser Partei, die Praktiken und die Ziele, dann kurz zu der griechischen Schuldenkrise ab 2009, was sie bewirkt hat, gesamtgesellschaftlich, dann zu den Wahlen 2012 und den Einzug ins Parlament in Athen, dann der berüchtigte oder bekannte Mordfall Pavlos Fissas, eines linken Aktivisten und Rappers der Partei Andarsia, eine antikapitalistische Partei, also ein Bündnis auch, welches nur immer 1% bei den Wahlen bekommen hat, der wurde umgebracht am 18. September von einem Chrissia Vie-Mitglied. Und es kam dann, ein paar Tage später, genauer gesagt 10 Tage später, gab es die ersten Festnahmen von Parlamentariern, also Abgeordneten im griechischen Parlament, der Mitglieder der Chrissia Vie. Dann werde ich noch kurz über die Baltakos-Affäre etwas sagen. Herr Baltakos war Generalsekretär des amtierenden Ministerpräsidenten Antonis Samaras, der griechischen konservativen Partei Nea Demokratia, vergleichbar mit der deutschen CDU. Und dort hat Kassidiaris, der Pressesprecher und auch Abgeordneter der Chrissia Vie, ein Video hochgeladen, wo er ihn quasi interviewt hat. Aber er wusste davon nichts, dass er da das Handy laufen hat lassen. Und er nennt ihn dort einige Punkte und im Endeffekt interne Regierungsmaßnahmen, die normalerweise ja nicht zu Chrissia Vie rüberkommen sollten. Ja, also Informationen quasi der griechischen CDU, der Demokratie kommen an die Chrissia Vie. Dort sieht man vielleicht auch das nahe Verhältnis dieser Parteien. Da werde ich am Ende noch zu sprechen kommen. Dann gestern waren in Griechenland Kommunalwahlen, 18.05. Da werde ich Ihnen auch noch, oder euch besser gesagt, noch einige Ergebnisse vorstellen, weil ich denke durchaus, die Chrissia Vie hat gestern wieder einen Erfolg verbucht. Das werde ich dann am Ende oder noch ein kurzes Fazit und einen Ausblick. Und dann können wir auch gerne diskutieren. Wenn ihr Fragen habt oder etwas nicht verstanden worden ist, dann könnt ihr mich gerne fragen. Ja, das sind die wichtigsten Zäsuren der griechischen Geschichte und da sieht man schon, es sind verdammt viele. 1830 gründet sich der griechische Nationalstaat, den es zuvor nicht gab, weil Griechenland von 1453 osmanisch besetzt ist, quasi von den Türken besetzt ist und es ist quasi, Gebiet des Osmanischen Reiches. 1830, wie gesagt, die Gründung des griechischen Nationalstaats. 1832 wird König Otto Wittelsbacher, bayerisches Adelsgeschlecht, wird nach Griechenland gebracht, ein deutscher König. Kurz nur so als Zäsur quasi, Staatsgründung. 1912, 1913 gibt es die Balkankriege, also Griechenland ist im Süden natürlich befreit, schon, wie ihr sehen könnt, 80 Jahre zuvor. Aber es kommt dann zu Balkankriegen mit anderen Balkanländern, die es auch faktisch noch gar nicht gibt, um sich gegen das Osmanische Reich zu befreien. Dann gibt es 1919, 1922 einen griechisch-türkischen Krieg, ein griechischer Angriff von Venizelos, das war der griechische Präsident. Wieso? Ich habe diese Punkte rot angestrichen, euch zeigen zu können, dass die Chrissia Vie auf diese Punkte immer wieder eingeht, innerhalb ihrer Argumentation, ihrer Ziele und quasi auch diese geschichtlichen Zäsuren benutzt, also instrumentalisiert, nämlich diese Megali Idea, das heißt im Endeffekt diese große Idee eines großgriechischen Reiches, ein Reich der wie Venizelos gesagt hat, der fünf Meere des Ägäischen, des Ionischen, des Mittelmeers, des Marmarameers und des Schwarzen Meers, sollte von Italien quasi bis nach Zypern, also Zypern sollte auch Griechenland wieder zugehörig gemacht werden in dem Sinne. Und das nimmt die Chrysiavi auf heute in ihren Zielen und sagt, ja, wir wollen wieder ein großgriechisches Reich haben. So, dann auch sehr wichtig, diese beiden Militärdiktaturen, ich gehe da nur kurz drauf ein, 1936 bis 1941, die Militärdiktatur von Ioannis Metaxas, die durchaus, es gibt halt, das ist auch eine Debatte auch in der griechischen Literatur, faschistisch, andere sagen autoritär, andere sagen nur faschistoid, also faschistische Züge hatte, zum Beispiel den Führerkruz, ja. Es gab ein starkes Bewusstsein für Metaxas, für den Nationalismus. Es gab eine Jugendorganisation, ähnlich wie die Hitlerjugend, mit dem Namen E.ON, was aber auch in der griechischen Forschungsliteratur, ich habe einige Texte im Internet auch gesucht, Antisemitismus wurde auch in dieser E.ON quasi offen betrieben, aber es gab zum Beispiel innerhalb der griechischen Verwaltung, es gab in Thessaloniki eine große jüdische Gemeinde mit 60.000 griechischen Juden, die leider später durch Einmarsch 41 der Deutschen in Griechenland, die bis 44 in Griechenland waren, fast vollständig ausgelöscht wurde. Also die jüdische Gemeinde, die zerfadische Gemeinde in Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt Griechenlands, wurde, fast die gesamte wurde deportiert in die KZs im heutigen Polen. Und es gab während dieser Militärdiktatur auch griechische Juden in der Verwaltung und im Militär. Also daher spricht man nicht, dass es gab jetzt natürlich Verfolgung andersgesinnter, Kommunisten vor allen Dingen auch, eher Enosi Kendru, also Zentrumsparteiangehörigen, aber nicht eine gezielte Verfolgung griechischer Juden, die gab es nicht. Aber wie gesagt, das Metaxa-Regime hat schon faschistoide Züge und was aber auch wichtig ist, es gibt keine Symmachie, also es gab keinen Bund mit dem Mussolini-Italien und auch nicht mit Hitler. Er hat versucht, mit beiden Ländern gute Verhältnisse zu haben, aber er ist nicht in Bündnis eingegangen und er hatte auch mit Metaxas gute Verbindungen nach Großbritannien all die Jahre. Daher seht ihr vielleicht, dass es nicht ganz so leicht zu sagen ist, ja, es war ein griechischer Nazi, aber auf jeden Fall natürlich rechts und auch autoritär, aber wie gesagt, mit dieser Definition müsste man natürlich aufpassen, inwieweit Metaxas ein, ja, ich sage jetzt mal Nationalsozialist gewesen war. Diese Zäsur, also diese Jahre werden auch immer wieder benutzt von der Chrysiavi und instrumentalisiert, ja, also dieses völkische Bewusstsein, Griechenland muss ein großgriechisches Reich haben, etc. 41 bis 44, kurz als Zäsur habe ich eben schon erwähnt, NS-Deutschland besetzt Griechenland und auch noch wichtig, was ich hinzufügen möchte, ist am 28. Oktober 1940 hat Metaxas, ja, der griechische Diktator, das sogenannte Ochi ausgesprochen, das Nein an die Italiener, weil Mussolini hat Westgriechenland quasi angegriffen, er kam auch über Albanien nach Nord-Epiros, Epiros ist das Gebiet, welches unter Albanien quasi an Griechenland grenzt, und er hat gesagt, nein, wir werden nicht mit euch zusammen sein, keine Symmachie, wir sind eher für den Krieg. Ja? Und dann gab es den griechisch-italienischen Krieg. Bevor die deutsche Wehrmacht überhaupt nach Griechenland kam, gab es den griechisch-italienischen Krieg. Und den hat Griechenland sogar gewonnen. So. Dann kam aber die Operation Barbarossa und innerhalb von 3 bis 4 Wochen hatte natürlich NS-Deutschland mit einer, sage ich mal, Überlegenheit im Militär Griechenland erobert. Kreta hat ein bisschen länger gedauert, die Insel Kreta. Ja, dann gab es 44 bis 49 in Griechenland den griechischen Bürgerkrieg, also im Anschluss an die Besetzung im Zweiten Weltkrieg gab es den griechischen Bürgerkrieg. Dort standen sich griechische Widerstandsgruppen, die im besetzten Griechenland schon gegen die Nazis gekämpft haben, gegenüber. Das war einmal die Elas mit der DSE, also das war die Demokratische Linke Volksfront oder Linke Demokratische Armee. Das waren quasi Kommunisten, auch Sozialisten, ja, auch Republikaner durchaus, ja, also eher Linksgesinnte. Und die EDES auf der anderen Seite. Die EDES, das waren die Royalisten, weil Griechenland hatte eine Monarchie und das waren die rechten Königstreuen. Und diese wurden auch dann im griechischen Bürgerkrieg von den Alliierten auch mit Waffen unterstützt. Also es gibt da die Engländer, Amerikaner etc. So, und die anderen Gruppen, die wurden auch von der UdSSR mit Waffen unterstützt. Also Stalin und genau, in dieser Zeit. Also der Bürgerkrieg geht aber dann folgendermaßen zu Ende, dass die Rechten gewinnen in Griechenland und es entwickelt sich dann ein rechter Parastaat, habe ich hier geschrieben. Zwar hat Griechenland nach der Verfassung nach einer Demokratie, aber in den Jahren 50 bis 67 gibt es in Griechenland eigentlich gar keinen in der Verwaltung oder in den politischen Institutionen, der linker ist. Also die griechische kommunistische Partei, KKE, 1922 gegründet, wird verboten. Jeder, der irgendwie sozialistisch geprägt ist oder solche so denkt, hat eigentlich keine Möglichkeit und wird exkludiert innerhalb der Gesellschaft. Daher der rechte Parastaat, in Griechenland nennt man das Parakratos. Wie gesagt, Polizeikontrollen etc., Militär, Politik, alles quasi zusammen unter einer Decke in dem Sinne. Daher wird ja von Griechenland immer vom Parakratos gesprochen. Es gibt dann 67, gibt es dann eine Militärdiktatur, die aufgrund, so wie die Rechten es sagen, also ein Staatsstreich rechter Militärobristen, der folgendermaßen gerechtfertigt wurde als Revolution zur Rettung der Nation. Das war der quasi ein Eingriff der Militärobristen, nicht der Generäle, das ist spannend, also nicht die Obersten des Militärs haben da den Putsch quasi konzipiert, sondern es waren die Obristen, also die hierarchisch unter den Generälen waren. Und es ging darum, dass diese quasi gesagt haben, wir müssen die Nation retten, die griechische Nation, vor den Linkssozialisten unter Andreas Papandreou. Ihr kennt vielleicht den Namen Yorgos Papandreou, den Sohn, der bis 2010 Premierminister in Griechenland war. Hier geht es um den Vater, Andreas Papandreou, denn der hätte wahrscheinlich die Parlamentswahlen gewonnen und der Putsch kam zuvor, um quasi Griechenland vor einem Kommunismus, Sozialismus zu schützen. In diesen 7 Jahren Militärdiktatur bis 1974 war die Staatsdoktrin in Griechenland einfach ein Antikommunismus. Es war also kein öffentlicher, sage ich mal in dem Sinne, Faschismus oder Nationalsozialismus, der da verherrlicht wurde. Wie gesagt, Antikommunismus war Staatsdoktrin, es war auch keine Massenbewegung, das Militär war an der Macht, es gab Ausgangssperren, natürlich gab es solche, wie soll ich sagen, also meine Eltern zum Beispiel erzählen mir, Leute mit langen Haaren und so, die wurden halt auch schikaniert etc., man musste sich Haare kurz schneiden, die Hippies wurden schikaniert etc. Und Höhepunkt ist natürlich der 17. November 1973 im Polytechnikum in Athen. Dort haben sehr viele Studenten gegen die Militärdiktatur von Papadopoulos, Yorgos, protestiert und die wurde niedergeschlagen, sogar mit einem Panzer. Und man spricht heutzutage in der griechischen Geschichtsforschung von 23 bis 80 Toten. Hat die Diktatur, dieses Hunda-Regime, wie es in Griechenland genannt wird, gesagt, es gab gar keine Tote. So, ein Jahr später kommt es zum Zypern-Konflikt, die nächste Zäsur. Ja, ich will da nicht jetzt ganz drauf eingehen, also die Türkei greift in Zypern ein. Zuvor gibt es natürlich eine Art, sage ich mal, Putschversuch, auch Makarios, der Erzbischof von Zypern, wird von Samson, einem anderen griechisch-zyprioten, geputscht. Die türkischen Minderheiten, da gibt es jetzt auch Streitigkeiten, werden auf der zyprischen Seite, die es ja noch gar nicht gab, weil Zypern war ja ein Staat, überfallen etc. Die Türken greifen ein und es gibt also den Zypern-Konflikten, dreiwöchiger Krieg. Und in der Zeit also dankt einfach das Hunda-Regime ab. Es gibt einfach, die Militärdiktatur dankt ab. Und es kommt Karamanlis aus Frankreich, aus dem Exil. Er ist ein bekannter griechischer Politiker, der Nea Dimokratia. Der gründet diese Partei und er leitet die Metapolitewsi ein, die Transformation. Also ab 74 ist eine Zäsur, weil Griechenland beendet endlich die Militärdiktatur und es entsteht quasi die Transformation in einen demokratischen Staat westlichen Vorbilds. Ja, 81 ist dann der Beitritt zur EG, auch wichtig, schon viel früher als zum Beispiel Portugal, Spanien. 2002 gibt es den Beitritt zum Euro und seit 2019 die Finanz- und Schuldenkrise Griechenlands. Ich habe jetzt viel erzählt, aber da könnt ihr sehen, es gibt viele Zäsuren und die roten Punkte, ja, die werden instrumentalisiert von der Chrysia wie immer wieder, um daraus quasi Profit zu schlagen und ja, quasi ihren ultranationalistische Ideologie aufzubauen. Und dazu kommt natürlich gleich die nationalsozialistische Ideologie, die sie ganz klar von dem NS-Deutschland ja, adaptieren oder auch kopieren. Ja, die Chrysia Vie ist ohne diesen Herrn, den ihr hier sehen könnt, Nikolaus Michaloliakos, nicht zu denken. Er ist von Anfang an der Parteiführer, ja, der führende Kopf. Er ist Generalsekretär seit 1993 und er ist der führende Kopf der Chrysia Vie. Er wird parteiintern sogar als Führer angesprochen. Es gibt jetzt Beweise, wie andere Mitglieder, wenn die also außerhalb des Fernsehs oder außerhalb von Kameras etc., ihn auch in Briefen, in SMS, die man jetzt auch gefunden hat während der Ermittlungen seit September, ihn als Führer, auf Griechisch also nennen die ihn Führer, ansprechen. Kurz zu seinem Leben, 1973, also schon während der Militärdiktatur, trat er mit 16 Jahren in die rechtsextreme Partei des 4. August ein. Die Partei des 4. August ist von Konstantinos Plevris, einem rechten, ich würde also ganz klar, also griechischen Nazi, der auch Adolf Hitler etc. Verherrlicht, gegründet. Warum Partei des 4. August? Da könnt ihr auch wieder sehen, es gibt immer wieder diese Rückgriffe in die Geschichte, nämlich am 4. August kam Ioannis Metaxas an die Macht, 1936 quasi, der griechische Diktator. Und er ist da als 16-Jähriger, ist Michaloliakos eingetreten in die Parteien. 80 gründet er mit anderen zusammen die Zeitschrift Chrysia Vie, also Goldene Morgenröte oder Goldene Morgendämmerung, welcher diese beiden Begriffe übersetzt heißen, war im Endeffekt erstmal eine Zeitschrift, ja, eine Zeitschrift, die ich euch gleich auch noch kurz vorstellen werde. Er begeht sogar erste Straftaten, 76 und 77, Körperverletzung, Sprengstofflieferung und Bombenanschläge innerhalb rechtsextremer Gruppierungen. Und er wird sogar 78 von der griechischen Justiz zu einem Jahr Haft verurteilt. 1984 wird er von dem griechischen Diktator Papadopoulos, der von 67 bis 74 die Hunda anführte, wird er aus dem Gefängnis beauftragt, die Jugendorganisation der sogenannten EPEN, ja, das ist eine nationale politische Union, da soll Michaloliakos die Führung der Jugendorganisation übernehmen. Und er macht dies. Papadopoulos, der Diktator, ist aber im Gefängnis, ja, er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, erst zu Todesstrafe, dann umgewandelt in lebenslange Haft, und er übernimmt diese Aufgabe. Ja. Da sehen Sie auch, dass er quasi von Anfang an auch 1973 auch über Plevris Kontakte hatte zu der Hunda und zu den Rechten Griechenlands in der Zeit. Nach einem Jahr aber hatte er diese Führung wieder abgelegt, weil er war der Meinung, dass die EPEN nicht antisemitisch genug war. Daher ist er ausgetreten. 1993 kommt es dann zur Gründung der Chrysia Vie, der Goldenen Morgenröte, und seitdem ist Michaloliakos Generalsekretär. Ja, hier könnt ihr das Titelblatt der ersten Ausgabe sehen, der Chrysia Vie, Titelblatt der ersten veröffentlichten Zeitschrift im Dezember 80. Wie ihr auch ganz klar sehen könnt, auch hier ein abgewandeltes Hakenkreuz. Und die Inhalte ganz kurz zu dieser ersten Zeitschrift waren lobende Beiträge zu Adolf Hitler. Eine davon hat auch Michaloliakos geschrieben. Er hat jetzt in einem Interview vor einem Jahr gesagt, ein anderer hätte es geschrieben, er hätte es nur unterschrieben. Zum NS-Theoretiker Alfred Rosenberg und zu anderen Politikern, die dem Nationalsozialismus nahestanden, gab es sogenannte lobende Beiträge. Und allgemein gab es in dieser ersten Zeitschrift rassistische und antisemitische Aufsätze, 1980. Heute ist Chrysia Vie eine Zeitung, die wöchentlich erscheint. Sie ist die offizielle Parteizeitung und sie hat ebenfalls, also sie bleibt der Tradition treu, narzisstische, rassistische und antisemitische Inhalte. Sehr interessant ist, ich habe hier schon mal gesprochen von Ellinikia Vie, also der griechischen Morgendämmerung oder auch Morgenröte in der ganzen Welt, und hier schon mal das Emblem der neuen Partei. Ich werde am Ende darauf zu sprechen kommen. Michalolyakos, hier seht ihr den nochmal, er hat gesagt, wenn die goldene Morgenröte infolge der Festnahmen verboten werden wird, soll eine neue Partei entstehen und sie soll Esniki Avi heißen, also nationale Morgendämmerung. Ja? Und deswegen dieses E hier. Das wird also die neue Partei werden. Aber ich kann auch jetzt schon mal sagen, es sieht nicht danach aus, dass die Chrysiavi verboten werden wird, weil die griechische Verfassung eine sehr liberale Verfassung ist und sie sieht gar kein Instrument vor für ein Parteiverbot. Aktuell wird nach dem griechischen Strafgesetzbuch, Paragraph 187, wird der Chrysiavi vorgeworfen, keine Partei mehr zu sein, sondern eine kriminelle Vereinigung. Und man muss sehen, wie das jetzt in den nächsten Monaten weitergehen wird, ob sie verboten werden wird, welche Urteile überhaupt gesprochen werden. Ich gehe aber nachher nochmal auf die genauen Anklagepunkte ein. Diese Zeitung kann man auch sagen, also hier oben steht Eglimatiki Organos Citopasok, also hier wird genau quasi der Vorwurf, der Chrysiavi quasi, die wird ja beschuldigt, dass sie eine Gewalt oder gewalttätige kriminelle Organisation ist. Sie sagen hier, Pasok ist doch eine, ja, also die griechische SPD, die jahrelang an der Macht war und auch für Korruption und Nepotismus und diese Staatsschulden natürlich Mitverantwortung trägt. Genauso hier unten sehen Sie Samaras, ganz klein, den Ministerpräsidenten der Nea Demokratia, der griechischen CDU. Und hier wird Verschwörungstheorien werden aufgegriffen. Er hätte mit dem Club Bildenberg irgendwelche Kontakte zu Juden und zu Amerikanern und etc. Ja, also solche Verschwörungstheorien betreibt die Chrysiavi gerne und verbreitet diese. Ja, wie gesagt, die Partei heißt Laikos Syndesmos Chrysiavi und das bedeutet völkischer Bund oder völkisches Bündnis Chrysiavi. Und er wurde am 1. November 1993 gegründet, die Partei. Symbol ist der Mäander, das ist aus der griechischen Antike. Dieses Zeichen, das steht im Endeffekt in der griechischen Antike, stand dieses Ornament für die Ewigkeit und auch den ewigen Fluss des Seins. Ja? Also das Leben geht immer weiter und das Sein hört nie auf etc. Und die nutzen hier quasi diesen doppelten Mäander und den Lorbeerkranz. Natürlich, wie ihr erkennen könnt, hat dies natürlich sofort eine Ähnlichkeit zum Hakenkreuz, ja. Deswegen benutzen sie den Beender, aber er bringt auch etwas für die Instrumentalisierung der griechischen Antike. Da sage ich gleich noch etwas, wie also Sparta verherrlicht wird und die griechischen Kämpfer der Antike. Also es hat mit der Ideologie auch was zu tun. Ich habe hier die ersten mageren Wahlerfolge notiert. 94 bekommt die Chrysia wie bei den Europawahlen 0,11% und 96 bei den Parlamentswahlen in Griechenland 0,07%. Also die hatten in den 90er Jahren gar keinen Erfolg. Ja, wie gesagt, sie konnte sich nicht etablieren. Und wieso in den 90er Jahren? In den 90er Jahren war Griechenland immer noch ein stabiles Zwei-Parteien-System. Die konservative Nea Demokratia, wie eben gesagt, und die sozialdemokratische PASOK erhielten zusammen bis 2009 noch, wo sie 74% zusammen erhielten. Da könnt ihr auch sehen, wie stark die griechische Bevölkerung eigentlich innerhalb dieser beiden Lager gespalten war. Man wählte entweder PASOK, die griechische SPD, oder man wählte die griechische CDU, der Demokratia. Und die Bevölkerung wechselte ja auch oft zwischen denen. Ja. Also in den letzten Jahren, also ich habe einige Korruptionsberichte gelesen, dort ging es natürlich auch darum, Verwaltungsstellen zu bekommen etc. mit Hilfe dieser Parteien. Also zum Beispiel Andreas Papandreou hat in den 80er Jahren ganz vielen PASOK-Wählern dann Stellen im Staatsdienst gegeben. So, und ähnlich hat das auch die Nea Demokratia gemacht. So, und deswegen konnte sich die Chrysia wieder nicht etablieren. Die dritte Partei, die in Griechenland immer eine Rolle spielt, ist die kommunistische Partei, die KKE. Die spielt seit 1922 eine Rolle, war dann aber lange verboten, wird dann aber 1974 nach 24 Jahren Verbot von 50 bis 74 wieder legalisiert. Und sie ist immer drittstärkste Partei, zwischen 5-10%. Sie hat auch nochmal eine Trennung erlebt, die griechische kommunistische Partei, in die Eurokommunisten, die im Ausland waren, und die Kommunisten in Griechenland. Wie gesagt, und das kann man so als dritte Partei noch dazu nennen, die aber nie eine Koalition eingegangen ist mit den anderen Parteien. Es gab eine kurze Übergangsregierung Anfang der 90er für 4 Monate. Dort hat die Kappa Kappa Epsilon zusammen mit der Demokratia 4 Monate den Übergang, weil PASOK unter Papandreou in diverse Skandale verwickelt war. Scheinbar hat Papandreou die anderen Parteien abgehört. Man hat Korruptions- und Geldwäsche etc. herausgefunden. Aber 1993 bei der Wahl wurde dann wieder Papandreou gewählt von der Bevölkerung mit über 43%. Und er war wieder mit Premierminister. So, Anfang der 90er Jahre, jetzt geschichtlich wieder zurückzukommen, steigt jedoch in Griechenland der Nationalismus und die Fremdenfeindlichkeit allgemein. Wieso? Die UdSSR, wie ihr wisst, 1990 zerfällt und es kommen viele, ähnlich auch wie nach Deutschland Spätaussiedler, kommen viele Griechen, die wir sogenannten Rossobondi, Rossoellines nennen, also abstämmige die griechische Abstammung haben, aber in Bulgarien waren, in Rumänien, in Russland, in der Ukraine, kommen zurück nach Griechenland, werden natürlich nicht sofort als Griechen anerkannt, sondern eher als, ja, ihr seid doch Russen, ihr seid doch Bulgaren etc. Ähnlich, man kann sagen, auch wie die Spätaussiedler hier in Deutschland vielleicht diverse Probleme hatten, vielleicht auch immer noch als Russen betitelt werden, obwohl es 4,5 Millionen Deutsche sind. Ja. Der Mazedonien-Konflikt entbrannt, also Phirom, Griechenland nennt diesen Staat Phirom und nicht Mazedonien, weil es ein Problem gab mit dem Namen. Ja. Mazedonien ist eine nördliche Region Griechenlands, Thessaloniki ist die Hauptstadt und die Mazedonier, die sich von Jugoslawien abspalten, gründen den eigenen Staat und die griechische Nation ist damit gar nicht einverstanden. Wie könnt ihr so einen Namen benutzen, kommt von griechischen Politikern die Rede, ihr seid Slawen, ihr seid keine Griechen. Interessant ist, dass sich dieser Konflikt zuspitzt, also fast zu militärischen Operationen kommt, aber es kommt da nicht zu. Griechenland hat damit gedroht, Mazedonien hat damit gedroht, etc. Und da hat natürlich so eine Art Nationalismus Anfang der 90er Jahre mit den Einwanderungsströmen, auch viele Albaner sind nach Griechenland gekommen in der Zeit und die Albaner prägen immer noch quasi oder sind die größte Migrantengruppe in Griechenland. Damit ihr das auch wisst, also die haben dann sehr viele quasi Subproletariat gebildet in den 90er Jahren, haben auf Feldern gearbeitet, schwarz, alle mögliche Arbeit, die der Grieche gar nicht mehr machen wollte, vor allen Dingen Agrarwirtschaft. Und heutzutage, wie gesagt, die Kinder gehen in die griechischen Schulen, haben sogar griechische Namen und haben eigene Häuser. Also die haben sich, durch den Fleiß auch eine eigene Existenz aufgebaut. Und es gab aber Anfang der 90er Jahre wirklich ein Problem. Es gab solche Sprüche wie, ja, scheiß Albaner etc., die sind gewalttätig, die bringen Leute um. Dann gab es auch Zwischenfälle, dass irgendein Albaner eine griechische Bauernfamilie dann umgebracht hat. Und das wurde natürlich in den Medien sofort präsentiert und klar, dass dann Rassismus auch geschürt wurde durch die griechischen Medien. Es gab andere rechte Parteien in dieser Zeit und die möchte ich ganz kurz erwähnen. Die sind nämlich wichtig. Warum hat die Chrysiavie nicht schon in den 90ern so einen Erfolg gehabt? Es gab die Politiki Anixi, da fehlt das I. Politiki Anixi heißt einfach politischer Frühling. Diese Partei wurde gegründet von Andonis Samaras. Das ist also der heutige Premierminister. Der ist 1993 von der Nea Dimokratia, ja, der griechischen konservativen Partei, ausgetreten. Hat sogar mit seinem Austritt und ein paar andere Mitglieder der Partei hat er es geschafft, dass die mehr demokratische Regierung, die von 90 an der Macht war, mit Mitsotakis, hat er sie quasi gestürzt. Ja. Er ist ausgetreten, es gab Neuwahlen und er gründet die Politiki Anixi. Und er ist bis im Jahr 2000, hatte er diese Partei inne. Er hatte auch Erfolge, 1993 hatte er 4,8% bei den griechischen Parlamentswahlen und zog mit 10 Sitzen ins griechische Parlament ein. Und die Politiki Anixi war rechtspopulistisch in dem Sinne. Sie hatten nur ein Thema auf der Agenda, nämlich die makedonische Frage. Sie haben gesagt, Mazedonien darf es nicht geben. Das Land soll sich anders umbenennen. Mazedonien ist Teil Griechenlands und wieso sprechen die eigentlich, dass diese Slawen Bezug haben zu Alexander dem Großen etc., ja, um so eine neue Identität zu bilden. Und das hat natürlich viele rechte Konservative angezogen, die haben Samaras Partei gewählt. Ab 2000 aber, oder Ende der 90er Jahre, hat Samaras einfach keine Ideen mehr. Die makedonische Frage ist im Endeffekt vorbei und er spricht dann von, man muss die Migrantenströme, die jeden Tag über die Türkei, über die Ägäis kommen, stoppen. Aber er schafft es nicht und es gründet sich Laos, eine andere rechte Partei, eines Medienunternehmers, nämlich Karat Zaferis. Und er schreibt sich auf die Agenda Patriotismus. Griechenland muss bewahrt werden, Griechenland muss sich vor den ganzen illegalen Einwanderern, wie sie in dem griechischen Diskurs benannt werden, Lasro Metanastes, beschützt werden. Und er hat sehr viele Anhänger. Also Karat Zaferis hat Anhänger der Monarchie, der Diktatur und sogar rechtsextremer Splittergruppen. Und er quasi löst die Politik, einigt sie ab. Und kurz zum Laos. Laos heißt übersetzt, der Begriff des Laos heißt übersetzt Volk. Ja, in Griechenland heißt Laos Volk. Aber abgekürzt heißt es völkische orthodoxe Sammlungsbewegung. Also er hat auch die Kirche hinter sich, die griechischen Metropoliten, griechisch-orthodoxe Kirche. Und man muss auch sagen, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die griechische Kirche spielt. Griechenland ist nicht wie Deutschland oder auch andere Länder konfessionell geteilt. Fast jeder Grieche, also 98% der griechischen Bevölkerung, ist griechisch-orthodox. Das heißt also, man kann auf diese homogene Identität drauf aufbauen als Partei. Man kann sagen, ihr seid doch Griechen Orthodoxen, wir müssen Griechenland beschützen. Ja, es gibt nicht Katholizismus oder evangelische Konfession. Es gibt eine kleine Prozentzahl von griechischen Katholiken, vor allen Dingen auf den Inseln, weil die Inseln italienisch waren, eine Zeit lang im 18. Jahrhundert, und das beläuft sich auf 1,2% Katholiken, griechische Katholiken. Ja, Laos hat gute Erfolge. 2002 bei den Regierungswahlen erstmal nicht große Erfolge, also 2,2%, erhalten aber dann 2007 3,8% und ziehen ein ins Parlament. Nämlich in Griechenland ist die Parlamentshürde, die Klausel, bei 3%. Wer über 3% hat, kann in Athen in die griechische Vouli, wie sie genannt wird, in das griechische Parlament einziehen. Und 2009 erhält Laos sogar 5,6%. So, dann aber verliert Laos ab 2011/12, weil Karat Zaferis mit der Nea Demokratia und mit der PASOK eine Übergangsregierung bildet. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, Papandreou, PASOK ist an der Macht. In Cannes in Frankreich trifft er sich mit Merkel und Sarkozy und er sagt, ich werde die griechische Bevölkerung fragen. Das war Ende Oktober 2011. Ob sie noch im Euro bleiben wollen oder ob sie überhaupt diese Sparmaßnahmen ob sie die wollen etc. Das macht er natürlich viel zu spät. Ja? Also 2010 wurde schon das erste Sparpaket unterschrieben. Er fragt dann nach Merkel, Sarkozy. Es gab jetzt letzte Woche in den Financial Times, gab es jetzt von einem Herr Spiegel, gab es einen Bericht, dass sofort es einen Plan Z gab, ja, von EZB etc. Was passiert, wenn Griechenland doch austreten wird damals? Und es gab scheinbar auch Anrufe mit Samaras, wirst du die Regierung übernehmen etc. Da gibt es jetzt auch einige Debatten im griechischen Fernsehen, was stimmt davon nicht. Ja. Und Karat Zaferis unterstützt dann die Übergangsregierung von Papademos, diesen Technokraten, der früher auch bei der EZB tätig war. Also Lukas Papademos regiert in Griechenland, Übergangsregierung von November 2011 bis zum 6. Mai 2012, wo die ersten Wahlen wieder stattfinden sollten. Und dadurch verliert natürlich Laos. Karat Zaferis verliert dadurch, weil er mit dem Establishment zusammenarbeitet. Und da quasi, das ist quasi so ein Übergang, den auch Psaras, ich werde auch nachher die Bücher vorstellen, im Leica Verlag vor 2 Monaten erschienen, Dimitris Psaras, ist ein griechischer Journalist, der über die Neofaschisten in Griechenland und vor allem über die Chrysia wie seit Jahren forscht. Und das wurde jetzt auch übersetzt in Leica Verlag. Und er sagt auch, das ist so der Übergang, wo quasi auch Gruppen, die Laos unterstützt haben, gesagt haben, nein, wir unterstützen jetzt die Chrysia wie die Ultranationalisten. Ja? Und was auch ganz wichtig ist, Politiki Anixi und Laos haben nie öffentlich quasi Gewalt propagiert, also für Gewalt eingetreten. Natürlich waren da rechtsextreme Gruppen. Und natürlich gab es auch in den 90er Überfälle auf Migranten in Griechenland, die auch ungeklärt geblieben sind. Weil ich werde auch nachher zeigen, dass Personen, die keine Papiere haben, einfach auch keinen Rechtsschutz erhalten in Griechenland. Ja? Illegale Migranten sind einfach, wie Giorgio Agamben sagen würde, homine sacri. Ja? Das sind Vogelfreie. Die kriegen keinen Rechtsschutz. Und dieser andere Charakter ist halt bei der Chrysia Vie, dass die Chrysia Vie öffentlich auch paramilitärische Kundgebungen hat, durch griechische Märkte hergeht und Stände von Pakistanern und Afrikanern niederschlägt und auch nachts eine Art Bürgerwehr in einigen Stadtteilen Griechenlands ist und dort auch, ja, auch leider auch Migranten bis jetzt umgebracht hat. Es gibt halt so eine Dunkelziffer, 20 bis 30 Migranten wurden in den letzten 4 Jahren umgebracht, ist aber nicht belegt worden, ja, weil es wurden halt schon tote Migranten in griechischen Stadtteilen gefunden. Man kann natürlich nicht belegen, wer das war. Aber man weiß und man hat auch Polizeiberichte, also Polizisten, die dann ausgepackt haben, die dann sagen, ja, wir gehen einfach da nicht hin, die machen noch unsere Arbeit. Und sie, ihr werdet auch nachher sehen bei den Wahlergebnissen, dass sehr viele griechische Polizisten in Athen die Chrysiavi wählen. Ja, weil die griechischen Polizisten mit 800, 900 Euro im Monat sagen, wieso sollen wir uns da um die Lathro Metanastas, um die illegalen Einwanderer kümmern, wenn die kriminell sind. Das macht jetzt die Chrysiavi für uns. Also es gibt da wirklich einen Zusammenhalt zwischen Polizisten und Chrysiavi. Ich komme jetzt zu den Ideologien, Praktiken und den Zielen. Ich schaue gerade noch auf die Zeit. Ja, die Chrysiavi hat eine völlig offene rechtsextreme und nationalsozialistische Ausrichtung. Das sieht man schon durch die Zeitschrift Anfang der 90er. Die faschistische Propaganda, die ich hier erwähne, das ist halt diese Zeitschrift von heute, diese Wochenzeitung, die auch so heißt. Es gibt ja diese Instrumentalisierung der griechischen Geschichte, die denen auf jeden Fall sehr viel Nutzen bringt. Ja, also die griechische Antike wird stilisiert. Da gab es die griechischen Arier in Sparta, Kämpfer etc. Sehr interessant, da schreibt auch Psaras, ist, dass die griechische Antike durch eine nationalsozialistische Brille rezipiert wird. Ja? Also man liest nicht direkt Homer und griechische Philosophen und griechische Geschichten, sondern man liest sie über die deutsche NS-Brille. Ja? Das ist sehr interessant und nimmt das in die eigene Ideologie auf. Natürlich, wie ich eben gesagt habe, das Metaxa-Regime, welches faschistoide Züge hatte, wird auch adaptiert. Ein unabhängiges Griechenland, ein großes Griechenland, ja, und frei von Ausländern oder sogenannten sogar wie im Parlament. Die Frau von Michaloliakos ist auch Abgeordnete. Sie hat im Parlament vor einigen Monaten sogar von Untermenschen gesprochen. Das sind Untermenschen, die Migranten, die hier sind. Also völlig rassistisch. Militärjunta wird auch, wie gesagt, weil es in der Zeit ist, wo die Partei des 4. August, die wurde schon vor der Militärjunta gegründet, aber das ist die Zeit, wo sich halt auch Michaloliakos und andere, später Chrysiaviten, so nennt man sie in Griechenland, schon eine erste Strömung fanden innerhalb der Militärjunta. Ja, es gibt da natürlich, und jetzt komme ich auf einen ganz wichtigen Bezug, eine Verherrlichung des deutschen Nationalsozialismus. Die Entscheidungs- und Befehlsgewalt obliegt nur dem Führer und deswegen, wie ich euch eben schon gesagt habe, Michaloliakos ist der Führer der Partei. Es gibt militärische Strukturen, es gibt also Aufmärsche mit Fackeln nachts, alle haben schwarze Klamotten an, Treterstiefel, Fackeln, griechische Fahnen, die rote Fahne mit dem Mäander drin. Und sie ahmen damit natürlich auch durchaus. Es ist ein Vorbild, ist da natürlich die Paraden der NSDAP in Deutschland. Es gibt rassistische Parteiparolen, immer wenn sie auf der Straße sind, schreien sie immer Emma, Dimi, Chrysiavi, das heißt Blut, Ehre, Chrysiavi. Das ist so eine Parole. Und Elines, Stus Elines, das heißt Griechenland den Griechen. Sowas schreien die quasi, wenn sie dort in Athen oder in anderen Städten auf den Straßen demonstrieren. Es ist halt eine völkische Bewegung, ja, so verstehen sie sich. Und es ist ganz klar auch konnotiert mit der Volksgemeinschaft, auf Griechisch auch in ihrem Parteiprogramm Laiki Kinotita. Das ist natürlich ganz klar auch eine Anlehnung an die Blut- und Boden-Ideologie. Und Hitlers Mein Kampf, das haben jetzt auch Abgeordnete, die aus der Partei ausgetreten sind, berichtet. Es gibt nicht nur Hitlers Mein Kampf in den Parteibüros, sondern auch Poster. Ja? Poster von Hitler, SS-Poster und auch einige Abgeordnete wurden auch schon mit SS-T-Shirts etc. Gesichtet. Kassidiaris, der gestern für das Amt des Bürgermeisters kandidiert hat, hat sogar das Hakenkreuz hier tätowiert. Also es sind offensichtlich Nazis, auch wenn sie das oft in den Medien bestreiten und sagen, wir sind keine. Ja, die wichtige Rolle ist jetzt auch die Gewalt. Ja? Das ist die zentrale Botschaft der Chrysiavi an die griechische Gesellschaft. die Chrissia Vieh verstößt, wie ich eben gesagt habe, systematisch gegen geltende Gesetze, aber die Polizei und die Justiz lässt das zu. Das ist das große Problem. Es folgen keine Sanktionen. Man kann also nachts einfach mit 30 Leuten Pakistaner angreifen, die auch umbringen. Es gibt keine Sanktionen. Das ist wirklich ein großes Defizit der griechischen Justiz und auch der Exekutive, dass es dort niemanden gibt, der einfach Einhalt gebietet gegen diese Partei. Es gibt Gewalt gegenüber Migranten und Andersgesinnten, linke, antiautoritäre Kommunisten. Es gab auch schon oft nachts Straßenschlachten. Ja. Ein Abgeordneter der Chrissia Vieh, Panayiotaros, der auch gestern für den Bezirk Attika kandidiert hat, hat vor einem BBC-Interview gesagt, wir wollen Bürgerkrieg. Unser Ziel ist Bürgerkrieg. Ein paar Tage später sofort dementiert von anderen und von Michal Oliakos, dem Parteigeneralsekretär. Und sie sprechen auch oft von Weimarer Verhältnissen. Ja? Weil auch damals ja die Weimarer Republik von quasi dem Versailler Vertrag etc., von der Weltwirtschaftskrise 29, quasi ja, ähnliche Analogien will die griechische Chrissia Vieh ziehen mit der NSDAP und dem Aufstieg der NSDAP. Und sie sprechen halt von Weimarer Verhältnissen. Wir müssen uns befreien von der Troika, von den Besatzern Griechenlands, die für Armut verantwortlich sind und für die Exopolisi des Landes, also den Verkauf des Landes, weil sehr viel Staatseigentum wird ja jetzt aktuell verkauft. Es gab, wie gesagt, von 2010 bis 2013 über 300 Fälle. Das ist so eine Zahl, die griechische Medien berichten, auf Migranten, Überfälle, davon ca. 20 bis 30 tödliche. Es gibt auch linke Berichterstattungen, die sprechen von 100 Toten. Ich kann da keine aktuelle Zahl nennen. Wir können nur sagen, es wurden schon eine Menge Migranten in Griechenland leider umgebracht von dieser Partei. Ja? Aber leider illegale Migranten, die einfach keinen Rechtsschutz genießen können, weil sie illegal in Griechenland sind. Und das ist auch natürlich eine Ursache, warum diese Partei so viel Stimmen gewinnt, weil auch in Interviews mit Älteren oder mit jungen Leuten wird immer wieder genannt, ja, wir sind doch überbevölkert, 1,5 Millionen illegale Migranten. Aber das ist auch eine Kritik auch an die EU, ja, Dublin-II-Abkommen, was Sie wahrscheinlich auch alle kennen. Sie sind in einem sicheren Drittstaat und Sie können nicht weiter. Das Ziel ist nicht Griechenland. In Interviews sagen die, wir wollen nach Deutschland, England, Skandinavien. Aber ja, wenn sie hier geschnappt werden und sie sind in Griechenland schon gewesen, werden sie auch von Deutschland, wurden schon viele Flieger in den letzten Jahren zurück nach Athen. Und dann sammeln sie sich dort auf Plätzen. Und das Ziel der Chrissia Vieh ist auch oft, das sagen sie, wir wollen wieder Ordnung schaffen. Diese Plätze, wo nur Afrikaner oder Pakistaner sitzen, das sagen sie auch in den Medien, wir schaffen Ordnung, wir vertreiben sie dort auch von diesen Plätzen. Und Saras schreibt sehr schön, Gewalt dient dieser Organisation nicht nur als Mittel, wie ich hier schreibe, falsch, da fehlt ein L, sondern als Zweck. Ja? Sie sind also im Parlament, aber sie bedienen sich ganz klar Gewalt, der Gewalt, und sie sind damit kriminell, sogar, wie Syriza sagt, terroristisch. Ja? Kurz noch zu den Feinden, also sie sagen, Verräter des griechischen, der griechischen Nation, des Landes, ist die Nea Demokratia und PASOK, die als Diebe und Verbrecher betitelt werden von der Chrissia Vieh und mit den Besatzern der Troika zusammenarbeiten. Die Troika, wie ihr wisst, ist die EU, die EZB und der IWF, die jetzt Griechenland natürlich Milliardenhilfen gegeben haben seit 2010, aber auch verbunden mit Sparauflagen. Die gesamte Linke ist auch ein Feindbild der Chrissia Vieh. Syriza, Dumas, die kommunistische Partei, die Andarsia, und auch die Anti-Autoritären, die Anarchisten, die in Griechenland, vor allem in Exarchia, einem ganz bekannten Gebiet, eine Hochburg haben. Wie auch in anderen Ländern, auch in Griechenland, ist die gesamte Linke natürlich nicht so zu nennen. Es gibt eine gesamte Linke nicht. In Griechenland ist sie unterteilt in diese verschiedenen Gruppierungen und sie bekämpft sich leider auch untereinander. Also es gibt auch KKE, ich habe selber einen Cousin, der bei der kommunistischen Partei ist, und er sagt mir auch, es gab oft auch schon Kämpfe gegen Anarchisten in Athen abends, ja. Also sie sind untereinander natürlich auch nicht einig. Als, sage ich mal, externer Feind wird die Türkei immer wieder stilisiert. Und da auch der Zypern-Konflikt. Chrissia Vieh sagt, Zypern gehört zu Griechenland. Dieses Land ist de facto besetzt von der Türkei im Norden. Und ja, das sind Feinde, die Türken. Michal Oliakos hat auch vor einem Jahr gesagt, die Grenzen in Bezug auch zu illegalen Migranten, die jeden Tag über die Türkei einwandern oder auch über die Ägäis in Booten, ähnlich wie jetzt auch in Malta oder auf Lampedusa etc., es ist überall dasselbe Phänomen, hat Michal Oliakos gesagt, sollten wir die türkische Grenzen mit Minen voll legen, ja, damit die Migranten schon durch die Minen getötet werden. Ja, dazu muss man natürlich nichts sagen. Ihre Ziele sind ein unabhängiges Großgriechisches Reich und auch der Austritt der EU. Sie sagen, wir können autark sein, weil in der Ägäis Öl gefunden wurde und Gasvorkommen. Und dadurch kann Griechenland scheinbar autark werden. Albanien soll aufgelöst werden, soll Griechenland zugehörig gemacht werden. Mazedonien soll aufgelöst werden, soll Griechenland zugehörig gemacht werden. Und die anderen Gebiete sollen Serbien zugehörig gemacht werden. Da sehen Sie auch die enge Verbindung zwischen den serbischen Nationalisten oder Ultranationalisten und den griechischen, da sie da auch durch die orthodoxe Religion eine Einigkeit sehen und sich als reine Rassen präsentieren etc. Und man müsste scheinbar den Balkan irgendwie säubern etc. Ja, ich sage nur kurz noch zu den Praktiken, wie haben Sie eigentlich Wähler gewonnen seit 2011, 12? Wie ist die Chrysia wie auf den Straßen irgendwie in Griechenland anzutreffen? Wichtig war für Sie immer wieder Essensausgaben. Also Sie kamen mit großen LKWs auf Plätze in Athen und haben Essen verteilt, aber nur für Griechen. Ganz wichtig, also man musste auch seine griechischen Perso, die Daftotida, den griechischen Ausweis musste man zeigen. Es ist sehr schwierig in Griechenland als Fremder, der über Jahre dort lebt, auch als albanischstämmiger Mitbürger, den griechischen Pass zu bekommen. Es ist nicht so leicht wie in Deutschland, sage ich mal. Wenn man hier also 9 Jahre lebt in Deutschland und EU-Bürger ist, kann man ihn ja beantragen. In Griechenland ist das fast nicht möglich. Bürgerwehr habe ich eben erwähnt, in Stadtteilen mit hoher Migrantenrate. Da laufen die mit 30, 40, 50 Mann nachts. Schlägertrupps, oft auch Ex-Hooligans, ja, so, ich zeige auch nachher Bilder, das sind halt auch ähnlich wie hier, sage ich mal, starke Kerle, ja, mit Baseballschlägern, Messern, auch Schusswaffen und beschützen Stadtteile in Athen und wollen Ordnung schaffen. Sie helfen älteren Menschen zur Bank, das war auch kurz vor der Wahl, das wurde immer wieder in den Medien gezeigt und da gebe ich am Ende auch eine Verantwortung an die griechischen Medien, die dieses Phänomen ja viel zu oft, sage ich mal, vorgestellt haben. Ja, dort helfen die griechischen Nazis alten Menschen zur Bank, weil in Griechenland muss man die Rente abholen. Anfang des Monats sieht man auch immer lange Schlangen. Da stehen die alten Leute vor den griechischen Banken und holen ihre Rente ab. 300, 400, 500 Euro inzwischen. Früher waren es 600, 700, 800 Euro, jetzt ist es gefallen. Es gibt auch eine Altersarmut in Griechenland. Und sie sagen, wir schützen euch vor den kriminellen Migranten. Und es ist klar, dass dann diese alten Leute oder auch die verarmte Mittelschicht, eine griechische Unterschicht, dann sagt, ich wähle die Chrysia Avgi. Ich gebe dort dieser Partei meine Stimme. Und auch ganz, da sieht man auch, wie rassistisch auch nochmal unterlegt, diese ganzen Aktionen sind eine Blutbank nur für Griechen. Es gab einige griechische Krankenhäuser, dort hat die Chrysia Avgi quasi mit Ärzten zusammen anscheinend, dann gab es auch ab und zu inszenierte Medienkampagnen, man weiß ja gar nicht ganz genau, was da gelaufen ist, und hat gesagt, okay, wir geben hier Blut nur Griechen. Also wir spenden Blut, aber das Blut soll auch nur für Griechen gegeben werden. Wenn da ein Ausländer oder ein Migrant irgendwie Blut braucht, dem geben wir kein Blut. Der kann sich Blut holen von den Pakistanern und von den Afrikanern selber, aber nicht von uns Griechen. Also das waren so die Praktiken, um Wähler zu gewinnen. Ganz kurz zu der Schuldenkrise noch. Wie gesagt, mit den Hilfspaketen der EU und den Sparmaßnahmen hat sich die griechische Gesellschaft völlig verändert. Das ist also, ich sage auch nicht mehr, dass Griechenland in der Krise ist, sondern Griechenland hat sich völlig transformiert. Griechenland ist nicht mehr das Griechenland von 2009. Griechenland ist anders geworden. Ja? Die Gehälter wurden gekürzt, viele Menschen sind in der Arbeitslosigkeit, eine Radikalisierung hat stattgefunden. Früher gab es 3 Parteien, maximal 4 Parteien im Parlament. Jetzt sind es vielleicht nächste Woche bei den Europawahlen ja, nicht nur 7 seit 2012, vielleicht sogar 8 oder 9 Parteien. Ja, also da sieht man wieder Weimarer Verhältnis in dem Sinne. Splitterparteien gewinnen an Prozenten und ziehen ein. Also eine Radikalisierung der griechischen Gesellschaft hat stattgefunden. Wir haben einen Wohlstandsrückgang in Griechenland um 40% und wir haben eine Armutssteigerung in Griechenland, dass ca. 3 Millionen Menschen von Armut gefährdet sind. Das ist ungefähr 25% der Bevölkerung. Griechenland hat 11 Millionen Einwohner. Wir haben eine Verarmung des gesellschaftlichen Mittelstandes. Die Arbeitslosenquote ist immer noch bei 27%. Es gibt auch keine Investitionen, die Samaras die ganze Zeit irgendwie betitelt. Es wird wieder aufwärts gehen. Haben auch schon einen ersten Plus erwirtschaftet im Haushalt. Nicht aber abgezogen die Zinsen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist bei 60%, das ist eine immense Zahl. Also von 3 Jugendlichen sind 2 arbeitslos. Und das führt natürlich auch zu Abwanderung, was ich hier notiert habe. Und dieses Braindrain-Phänomen ist euch sicher bekannt, auch in Spanien. Ganz viele junge Spanier und Griechen sind hier in deutschen Städten, studieren entweder, machen noch einen Master oder arbeiten schon. Ich habe selber Freunde, die nach England gegangen sind. Ein Cousin von mir ist nach Rotterdam gezogen. Also die jungen, qualifizierten Griechen verlassen das Land. Es gibt keine Arbeitsplätze. Braindrain-Phänomen. Natürlich gibt es auch Entlassungen der Beamten, dieser aufgeblähte Staatsapparat von den großen Parteien quasi zu verantworten, geht nur schleppend voran. Es sind ungefähr noch 700.000 Beamte im griechischen Staatsapparat, 15.000 bis 25.000 sind entlassen worden, auch vorzeitig. Offizielle Zahlen konnte ich da auch nicht finden und aktuell stand auch in den griechischen Zeitungen, Tageszeitungen, bis 2016 sollen noch 150.000 Stellen abgebaut werden. Also Griechenland muss kürzen, sparen, weil bei einer Schuldenquote von 170% im Vergleich zum BIP, ja, das sagt ja auch alles, ja, wie, da muss überall gespart werden, aber leider vor allen Dingen im Sozialen, in der Bildung, in der Gesundheit. Die Suizidrate ist in Griechenland gestiegen um 43%. Ja. Es gab nur in den Jahren 2009 bis 2012 gab es 3.124 Selbstmorde. Und Syriza vor allen Dingen als große Oppositionspartei spricht von einer sozialen und humanitären Krise immer wieder. Das sind jetzt die Wahlen 2012 gewesen und der Einzug ins Parlament. Ja, die Wahl vom 17. Juni, darunter könnt ihr noch die Wahl vom 6. Mai sehen. Die Neue Demokratie hatte 18,9 am 6. Mai und am 17. Juni 29,7. Und Syriza, das war ja die große Hoffnung der radikalen Linken, die stellen die erste linke Regierung in Europa. Die deutschen Medien und auch die französischen und die englischen haben ja geschrieben, es ist eine Schicksalswahl. Wenn Syriza an die Macht kommt, ist Griechenland am Ende etc. Vielleicht gehen sie aus dem Euro-Raum. Natürlich der Diskurs der Herrschenden ist natürlich immer für die Herrschenden gerichtet und nicht für die Opposition. Sie haben es aber nicht geschafft. Wie ihr sehen könnt, zu wenig im Vergleich zu der Demokratie. Und die Chrysiadi hatte 7,0 und hat sich um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert am 17. Juni, hat aber trotzdem 18 Sitze bekommen und sitzt jetzt in der griechischen Vouli. Interessant ist, dass es hier auch eine andere Gründung gab, die ANEL, die unabhängigen Griechen, Rechtspopulisten, die aber ganz interessant oft mit Syriza, sage ich mal, liebäugeln, auch miteinander Gespräche führen, auch schon mal darüber gesprochen haben, wie können wir vielleicht eine Koalition bilden. Sie ist auch entstanden durch einen Herrn Kamenos, heißt dieser Politiker, der von der Nea Demokratia ausgetreten ist und gesagt hat, nee, ihr unterschreibt die ganzen Memorandi, wir sind dagegen, wir wollen ein unabhängiges Griechenland, wir wollen neue Verhandlungen mit Europa etc. Die haben 20 Sitze bekommen, 7,5%, die waren natürlich viel besser im Mai, 10,6. Auch ganz interessant ist, die Wahlbeteiligung sehr niedrig, 62,5, im Mai noch 65,1%. Die DiMa, die griechische Linke, wie Sie sehen können, 6,3, das ist eine kleine Partei, die auch damals Kouvelis war bei Sinas Bismos, der Vorgängerpartei der Syriza, hat sich aber abgekapselt. Also im Endeffekt können Sie hier sehen, dass die stärkste Linke halt die Syriza ist. Und die griechischen Kommunisten haben auch einen bitteren Verlust. Die haben 10% erhofft, haben 8,5 bekommen, im Mai aber nur 4,5, haben nur 12 Sitze, quasi die kleinste Fraktion. Auch sehr interessant ist, dass, ich wollte noch irgendetwas sagen, das ist mir jetzt leider entfallen. Genau, dass der Baltakos, ich komme zu der Affäre, das ist der Parteisekretär von Samaras, gesagt hat, der auch ein Interview geführt hat und scheinbar Kontakt hatte mit der Chrysiadi. Er hat vor kurzem gesagt, vor 3 Wochen, die gesamte Rechte sollte sich doch zusammentun. Dann könnten wir eine starke Regierung bilden. Er hat gesagt, die ANEL, die Nea Demokratia und die Chrysiadi zusammen, da hätten wir doch über 40% etc. und so einen Vorschlag. Aber man sieht, dass natürlich die unter sich auch nicht einig sind und genauso auch die Linke nicht einig ist. Und aktuell ist die PASOK an der Macht, also die griechische SPD mit der Nea Demokratia. Also quasi die beiden Parteien, die jahrelang für diese Misswirtschaft verantwortlich waren, haben aktuell eine Koalition und eine GroKo, könnte man sagen. Aber es ist natürlich keine GroKo mehr, weil man kann sehen, dass die griechische PASOK 12% ergattert hat und jetzt aktuell auf 5% steht. Also man kann sagen, in Griechenland, die griechische SPD-PASOK gibt es nicht mehr. Also die wurde abgestraft. Es gibt die griechische SPD in dem Sinne nicht mehr. Sie tritt auch nächste Woche Sonntag nicht als PASOK an, sondern als Wahlbündnis mit anderen linken, mittellinken Gruppierungen als Name Elia, also als Olive. Elia ist die Olive. Ja? Als Olive. Man hat auch gebeten, dass die DIMA, die Demokratische Linke, die zu Beginn ja auch mit der PASOK und der Demokratie die Regierungskoalition eingegangen ist, aber als dann das griechische Staatsfernsehen ERT geschlossen wurde, hat die DIMA gesagt, das können wir nicht mittragen, wir gehen aus der Koalition raus. Die wurde auch gebeten, in die Elia einzutreten, aber Kouvelis, der Vorsitzende der Partei, hat gesagt, nein, wir treten bei dieser Elia nicht ein. Also in Umfragen hat die Elia 5-7%. Also die griechische sozialdemokratische Partei, kann man sagen, ist der große Verlierer in dem Sinne. Jetzt habe ich kurz noch Wahlergebnisse der Chrysia V. Wie ihr sehen könnt, hatten sie mal ganz wenige Prozentpunkte. Sie hatten bei der Europawahl knapp 7000 Stimmen. Und im Endeffekt beginnt das erst ja, so langsam ab 2009, ja, wo sie ein wenig mehr Stimmen bekommen. 23.000 und hier 20.000 bei der Parlamentswahl. Aber dann dieser immense Sprung im Mai auf 440.000 und im Juni auf 425.000 Stimmen von der griechischen Bevölkerung. Das sind 6,92% und das bescherte dieser Partei 18 Sitze. Aktuell sind nicht mehr 18 Parlamentarier von der Chrysia V in der Chrysia V-Fraktion. Zwei sind ausgetreten. Der eine ist ausgetreten, weil er Anfang Januar gesagt hat, das ist für mich eine kriminelle Vereinigung, ich will raus. Ich hatte aber Angst, hat er gesagt, dass ich davor austrete. Und der andere wurde festgenommen im Januar und wurde dann von der Partei selbst quasi rausgeworfen. Das geht in Griechenland, man kann, Michalolyakos hat das gemacht, man kann ihn aus der Partei rauswerfen. Und aktuell haben die nur noch 16 Parlamentarier. Ja, Ursachen des Wahlerfolgs möchte ich ganz nochmal zusammenfassen. Also Psarassas hat hier auch eine Umfrage. 29% der Befragten, die gewählt haben, haben gesagt, das ist eine Protestwahl. Es ist eine Racheaktion gegen das Establishment, ja, der Demokratie und PASOK. Spannend war auch, und das wollte ich eben sagen, dass es hier auch sehr bei Umfragen gab es auch sehr viele, die gesagt haben, ich habe im Mai Syriza gewählt, um die Großen zu ärgern, und im Juni habe ich Chrysia V gewählt. Da sehen Sie, ja. Wie also die Bevölkerung da verzweifelt ist und hat gesagt, ich wähle im Mai die radikalen Linken und dann wähle ich die Nazis. Also es gab auch viele, die einfach da von links nach rechts rübergegangen sind. Ja? Also auch da sehen Sie, wie hoch die Verzweiflung ist. So, die Sorgen um die Zukunft Griechenlands haben 13% angegeben und 27% der Befragten haben gesagt, dass es die Migrantenproblematik ist. Es sind viel zu viele illegale Migranten in Griechenland. Und das sind so die drei Antworten. Wieso wählen Sie die Chrysia V? Die Psarras hier in dem anderen Blättchen, was ich auch als Quelle angebe, nämlich neonazistische Mobilmachung im Zuge der Krise, hat die Rosa-Luxemburg-Stiftung in den Analysen letztes Jahr rausgebracht. Und das ist auch vom Psarras geschrieben, diesen griechischen Journalisten, der über die Chrysia V forscht. Er hat auch herausgefunden, dass 45-59% der Athener Polizisten die Chrysia V wählen, auch ein Riesenproblem, dass die Polizisten quasi, die normal den Schutz der Bürger dienen sollen, dort die Chrysia V wählen. Eine überdurchschnittliche gute Ergebnisse sind auch, das habe ich eben auch erwähnt, in Stadtteilen unterer Einkommensschichten, also viele Verarmte oder auch schon Arme wählen die Chrysia V, weil die gibt ihnen ja Essen etc., beschützt sie vor sogenannten gefährlichen Migranten. Und es sind mehr Männer als Frauen, die Chrysia V wählen und auch viel mehr Junge als Alte. Also von 18 bis 34-Jährige, also diese Kohorte wählt zu 18% die Chrysia V. Also gar nicht so viele Alte, weil es war ja auch eine Masche, man hilft den alten Rentnern zur Bank und hilft ihnen die Rente abzuheben und sie nach Hause zu bringen und sie zu beschützen. Es sind viel mehr Junge, die verzweifelt sind und auch oft, schreibt Psarras, als Racheaktion gegen die großen Volksparteien. Jetzt einfach die ultranationalistische wählen. Ja, am 18. September, da war ich auch noch in Griechenland, da sind wir zurückgeflogen wieder nach Deutschland, da habe ich erfahren, dass in den Medien, dass der griechische Rapper Pavlos Fissas umgebracht wurde. Er war ein Rapper und Mitglied der Partei Andarcia. Andarcia ist eine kleine Partei, habe ich eben gesagt, antikapitalistisches Bündnis heißt es. Und er wurde in Kerazini, das ist ein Stadtteil von Athen, in der Nähe von Piräus, des Hafens von Athens, wurde er von einem Chrysia-Vie-Mitglied umgebracht, mit einem Messerstich. Und die Folge war, dass auf einmal ganz Griechenland bestürzt war. Und da schreibt auch Psarras leider, bei den Migranten, die sterben, da gibt es keine großen Antifa-Demos etc., vielleicht von linken Gruppierungen. Aber die griechische Bevölkerung ist dann infolgedessen, da gab es Demonstrationen in Athen, in Thessaloniki, in Patras, in den großen Städten, auf Kreta, hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch, die Chrysia Vie ist doch eine kriminelle Organisation, die hat hier einen von uns umgebracht. Aber da sehen Sie auch leider einen großen Rassismus und Nationalismus in Griechenland, der nicht also diskutiert auch, also der vorher nicht diskutiert wurde. Also vorher wurde nie diskutiert, ob die Chrysia Vie irgendwie verboten werden sollte oder gefährlich ist. Das war irgendwie nie der Fall. Aber dann, als ein Grieche ermordet wurde, gab es Trauer und Bestürzung in der griechischen Gesellschaft. 10 Tage danach wird Michaloliakos mit 5 anderen Parlamentariern festgenommen. Natürlich riesen PR, also überall in den Medien. Und weitere 13 Mitglieder der Chrysia Vie werden festgenommen. Den Abgeordneten und Führern der Partei werden, und jetzt kommt halt eine Liste von Anklagepunkten, Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen, Totschlag in Bezug zu Pavlo Fissas, den Mord an Fissas, Körperverletzung und Erpressung, illegaler Waffenbesitz, Sprengstoffanschläge sowie Geldwäsche. So, das alles wird der Partei jetzt zur Last gelegt und man hofft, so die griechische Justiz, dass man mit Artikel 187 des griechischen Gesetzbuchs, griechischen Strafgesetzbuchs, diese Partei irgendwie verbieten kann in Zukunft. Also man hofft es, aber wie gesagt, die griechische Verfassung, ob Psarras schreibt, sieht keinen direkten Parteiverbot vor und es wird wahrscheinlich sehr schwierig. Schon ein paar Tage später werden die 3 Kollegen der Chrysia Vie hier, der Kassidiaris, der gestern kandidiert hat, hier auch Elitesoldat lange Zeit gewesen, hat hier auch ein Hakenkreuz tätowiert. Panagiotaros, der gestern auch im Attika-Bezirk, wo Athen liegt, auch kandidiert hat. Und Nikos Michos, die werden schon am 1.10. schon nach 3 Tagen freigelassen, weil scheinbar nicht genügend Beweise vorlagen. Kassidiaris ganz rechts, der auch schon durch andere Skandale, er hatte im Fernsehen zum Beispiel die Kanelli, die Sekretärin der griechischen kommunistischen Partei, angegriffen tätlich, hat eine Backpfeife gegeben, mitten in einer Show. Er hat auch diverse Straftaten begangen und wurde auch schon verurteilt, also soweit zu seiner Akte. Und er hat gestern leider, das werde ich auch gleich sagen, er hat leider gestern in Athen 16,7% bekommen. Also ein Riesenerfolg, 16,7% hat Kassidiaris gestern bekommen, zwar nur auf 4. Stelle, aber das ist natürlich eine immense Zahl. Er hat sich für das Amt des Bürgermeisters beworben und hat 16% bekommen. Der andere in der Mitte hat gestern bekommen, im Bezirk Attika 11,3%, glaube ich, Ilias Panagiotaros. Also die Chrysia Vie, ich war heute Morgen auf der Seite, auf der Homepage von der Chrysia Vie, sie sagen, es ist ein voller Erfolg für uns, wir konnten uns verdoppeln. Wir haben nicht mehr 7 bis 8%, wir haben jetzt 16%. Und nächste Woche Sonntag ist die 2. Halbzeit, dort werden wir vielleicht noch mehr holen, bei den Europawahlen. Es gab weitere Festnahmen im Januar. Die 3 wurden festgenommen. Das ist einmal ganz rechts ist Bukuras, ganz links ist Bukuras, der auch ausgetreten ist. Der zweite ist alle 3 Parlamentarier der Chrysia Vie, der in der Mitte ist Yeremenis. Er selber auch lange Zeit in einer griechischen Nazi-Band Sänger gewesen. Und ganz rechts Iliopoulos. Die 3 sind alle jetzt im Gefängnis, aber wie gesagt, der erste, Bukuras, ist nicht mehr Abgeordneter der Partei. Er sitzt jetzt im griechischen Parlament als Unabhängiger. Aber er sitzt aktuell nicht. Letzte Woche wurde er ins Parlament gerufen und er wurde mit Handschellen dorthin geführt. Also die 3 sind auch jetzt aktuell im Gefängnis. Aktuell sitzen jetzt also 6 Abgeordnete der Chrysia Vie, ein Unabhängiger, im griechischen Gefängnis. Es gab dann am 1.11. einen Mord an 2 Chrysia Vie-Mitglieder. Die wurden vor einem Parteibüro erschossen von 2 Motorrädern, die vorbeigefahren sind. Es gibt eine Kamera, ich habe auch das Video gesehen, Schwarz-Weiß-Video, da kommen zwei Motorräder, auf dem einen sitzen, glaube ich, zwei Leute, auf dem anderen einen, und die erschießen die beiden Chrisiavi-Mitglieder. Der eine ist Manolis Capellonis, 22, und 27 Yorgos Fundulis. Wie Sie auch sehen können, hier mit der Aufschrift man sieht den, im Endeffekt, es passt zu der Physiognomie der anderen Parteimitglieder. Also die meisten, ich zeige Ihnen nachher Bilder, sind halt gut gebaut, haben Glatzen, oft auch bekannte Marken, Rechter, für die rechte Ideologie dienen, kann ich sagen. Ich kenne mich halt mit den Marken nicht so genau aus, aber ich will nur sagen, so treten die auch oft auf. Es gab dann ein Bekennerschreiben am 16.11. einer bislang unbekannten linken Gruppe. Ich habe dort auch mit Freunden von mir in Athen telefoniert. Die meinten, keiner kennt diese Gruppe. Die heißen Militante Revolutionäre Populäre Gruppen. Die hätten gesagt, wir haben die umgebracht. Es gab von linken Kreisen, auch in den Medien wurde das ein paar Tage besprochen, ob es nicht vielleicht die Chrisiavi selbst war. Eine Theorie. Haben die selber zwei eigene Leute umgebracht? B, ob es der Staat war. Ja? Weil danach kam Samaras an die Medien und meinte, da sehen Sie doch die beiden Extremen. Syriza und die anderen Linken und die Extreme der Chrisiavi. Und die Linke hat immer, also wehrt sich dagegen und sagt, nein, wir sind doch keine Extreme. Wieso kannst du, Samaras, uns auf eine Linie mit den Nazis setzen? Aber das war die Argumentationslogik, die nachher Samaras betrieben hat. Und man muss auch sagen, dass seit dem Mord an jetzt Fissas und an die beiden Chrisiavi-Mitglieder ist es ruhiger geworden in Griechenland. Ich meine jetzt damit mit Demonstrationen etc. Es sind viel weniger Menschen auf der Straße. Also vielleicht hat es doch geklappt, sage ich mal so, ob es jetzt auch natürlich auch im Staatsinteresse ist, natürlich, dass weniger auf der Straße los ist für die Regierungsparteien, als auch für teilweise für die Chrisiavi, dass nicht so viele Linke auf der Straße demonstrieren. Es ist ruhiger geworden. Ja? Und man muss auch sagen, die Übergriffe, das habe ich auch aus Taner, die griechische Zeitung, die Übergriffe auf Migranten, ist seitdem Michaloliakos im Gefängnis ist, ist die Zahl runtergegangen. Ja, also weil da scheinbar der Führer von denen im Gefängnis ist, gibt es nicht mehr so viele Übergriffe auf Migranten. Ich habe hier Bilder. Das erste Michaloliakos bei einem Treffen der Chrisiavi-Jugend. Dort hat er halt auch ganz klar den Hitlergruß und gezeigt und hat gesagt, das sind saubere Hände. Das sind saubere Hände, hat er gesagt. Das Establishment, das sind Diebe und Verbrecher. Uns, sagt er aber, ich habe das Video heute Morgen nochmal geschaut, können sie nicht als Diebe betiteln, als Verbrecher. Er hat erst die beiden Hände gehoben und meinte dann, das sind saubere Hände und hat dann so gemacht. Also ganz genau, das ist die Logik. Wir sind keine Verbrecher, wir haben weiße Westen, wir schützen Griechenland. Ja, diese ganze Logik. Hier seht ihr auch Kassidiaris, der gestern für das Bürgermeisteramt kandidiert hat. Hier ist er ebenfalls mit seinen Freunden. Und das ist Christos Papas, das ist der zweite hinter Michaloliakos, der wurde auch festgenommen. Und bei ihm hat man auch zu Hause ein richtiges Museum gefunden, ja, von Hitler-Figuren, kleine Figuren, Wehrmacht, SS, SA etc. Und er ist auch im Gefängnis. Ja? Er ist der zweite Mann in der Chrisiavi, Christos Papas. Ich meine, die Bilder sprechen für sich. Man kann nicht sagen, dass das keine Nazis sind. Also wir haben genügend Beweise, dass diese Partei nationalsozialistischen Hintergrund hat und im Parlament sitzt. Ja, die Baltakos-Affäre ganz kurz. Dieses Video wurde hochgeladen von Kassidiaris. Baltakos war der Regierungssekretär von Samaras. Und Anfang April kam das Video raus und dort sagt er ihm, ja, vertrauliche Informationen, Samaras war in den USA, er war bei AIPAC, der jüdisch-amerikanischen Lobby, hat da gesagt, wir kriegen das Problem hin, die Nazis sind alle im Gefängnis. Am selben Tag kamen aber drei raus. Und Samaras hat dann zu ihm gesagt, wie kann das sein? Es sind auch im Video sehr viele Ausdrücke. Baltakos sagt das, auch Samaras sagt, die scheiß Nazis, wir müssen die irgendwie jetzt ganz schnell alle in den Knast bekommen. Das kann doch nicht sein, die bekommen ja viel mehr Prozente als wir. Und ich sag mal so, nach der Baltakos-Affäre hat Syriza vor allen Dingen als Oppositionspartei gesagt, es ist nicht der Fall Baltakos, es ist der Fall Samaras. wir müssen die Regierung kippen. Also das zeigt, dass die Nea Demokratia jahrelang, hat Syriza gesagt, aber auch die kommunistische Partei, Verbindungen hatte zu Chrissi Avi. Und das ist auch der Herr, der Baltakos, der fordert, dass die Rechten sich zusammentun, um eine stabile Regierungskoalition zu bilden. Er wurde natürlich sofort suspendiert. Kassidiaris selbst sagt, es gibt noch mehrere Videos und die würden in den nächsten Monaten noch ans Licht der Medienlandschaft weitergeschickt werden etc. Aber das zeigt diese enge Verbindung, die durchaus auch, denke ich, auch realistisch ist, dass die Nea Demokratia jahrelang die geduldet hat und vielleicht sogar finanziell unterstützt hat. Kurz gestern noch zu den Erfolgen für die Chrissi Avi. Gestern hat leider Kassidiaris 16,12% bekommen. Vierter Platz nur, aber ist ein Riesenerfolg. Für das Bürgermeisteramt hat er kandidiert und Panayotaros 11,12%. Wichtig ist aber, sie konnten in den Dhimmi, das sind die quasi in den Gemeinden, konnten sie kein Bürgermeisteramt gestern gewinnen. Also sie stellen keinen Bürgermeister in Griechenland. Hätte ja auch gestern durchaus sein können, dass irgendwo ein Nazi-Bürgermeister aufstellen, aber das ist nicht passiert. Das ist die Ersatzpartei, die Michaloliakos vorgestellt hat Anfang Januar. Er meinte, wenn unsere Partei verboten wird, werden wir diese hier gründen, Esniki Avi, also nationale Morgendämmerung. Das Symbol ist schon fertig. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Partei verboten wird. Also kurz ein Fazit von mir, dann können wir auch mit der Diskussion starten. Es ist also ganz klar eine nationalsozialistische Partei. Sie hat kriminelle und terroristische Aktivitäten vollbracht. Ein Parteiverbot sieht nach griechischen Medienberichten unwahrscheinlich. Es gibt halt leider kein Instrument für ein Parteiverbot. Ich sage jetzt selber leider, weil ich mir das vielleicht erhoffe. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr gefährlich, dass so eine Partei in den Untergrund geht. Das sind auch Meinungen von PASOK und Simar, dass dann vielleicht noch mehr terroristische Aktivität in Griechenland, ein ähnliches Argument, was man auch hier bei dem MPD-Verbot, bei der Debatte um den MPD-Verbot immer wieder hört. Dann gibt es natürlich die jahrelange Duldung und Unterstützung, Fragezeichen der Nea Demokratia. Ich habe dafür keine Beweise, es ist aber im linken Diskurs so, dass die Nea Demokratia vor allem durch die Baltakos-Affäre ganz offensichtlich gezeigt hat, es gab Leute in der Nea Demokratia, in der rechtskonservativen Partei in Griechenland, die jetzt den Premierminister stellt, dass es dort Verbindungen gab. Es gab auch, das ist wirklich spannend, das sieht man auch, bis 2013 keine parlamentarischen oder juristischen Ermittlungen gegen die Gesamtorganisation Chrissi Avi. Also erst nach dem Mord an Fissas. Das zeigt natürlich, dass die beiden großen Parteien es geduldet haben und gesagt haben, okay, lassen wir mal die Chrissi Avi mit ein paar Prozent da lebendig. Und es ist wahrscheinlich auch gut so, damit es einen Gegenpol zu den starken linken Gruppierungen gibt. Und die Medien, da gebe ich auch Saras ebenfalls eine Kritik, die Medien schenken der Chrissi Avi viel zu große Aufmerksamkeit. Sie wurden eingeladen in Morgenmagazine, es wurde abends berichtet, dass sie irgendwie Übungen mit Kalaschnikows in Nordgriechenland an einem See hatten, Tau ziehen, völkische Lieder singen, ja, etc. Und am nächsten Tag kam Kassidiaris und meinte, das sind gar keine echte Waffen, hat er gesagt, das sind eher sogenannte Paintball-Waffen. Hat er gesagt, vor den Medien. Also absurde Argumentation, das sind Paintball-Waffen und wir haben gar keine Waffen. Man hat aber im Folge jetzt der ganzen Festnahmen hat man Waffen gefunden, also viele Waffenbestände. Danäher hat geschrieben, es wurden 4000 Waffen in allen Wohnungen zusammengefunden. Also bereit für, wirklich wie Panagiotalos sagt, für einen Bürgerkrieg. Und auch sehr viel Geld, bis zu 50.000 Euro wurde in den Wohnungen der verschiedenen Parlamentarier gefunden und man erhofft sich, oder dass man sie überführen kann, vor allen Dingen auch Geldwäscherei, Kriminalität, infolge Waffen, Prostitution, Nachtleben. Also dass man die da irgendwie mit solchen Anklagen überführen kann. Ja, Ausblick ganz kurz, Europawahl nächsten Sonntag in Griechenland ebenfalls, Umfragen 7-12% für die Chrissi Avi. Also die Chrissi Avi verliert einfach nicht seit 2012. Sie verliert einfach nicht. Auch nach dem Mord an Fissas war kurze Zeit 4-5% in den Umfragen, aber sie hat wieder dazu gewonnen. Das heißt also, sie etabliert sich geradezu, habe ich geschrieben hier, zu einer festen Partei innerhalb der griechischen Parteienlandschaft. Und abzuwarten sind natürlich die juristischen Urteile gegenüber dem Funktionieren der Partei. Da müssen wir jetzt abwarten, wie es in den nächsten Monaten sich weiterentwickelt. Ja, Paul Michel habe ich hier einen Text, der ist in Paul Kleisers Buch rausgekommen, Griechenland im Würgegriff. Und wie gesagt, noch die beiden Bücher hier, oder quasi erstmal die kleine Zeitschrift von der Rosa Luxemburg, vom Saras und vom Leica Verlag, Neofaschisten in Griechenland. Das sind so die Quellen, auf die ich jetzt, und natürlich griechische Internetquellen, Zeitungen etc., meinen Vortrag aufgebaut habe. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, ich weiß jetzt nicht, Diskussion noch, ne? Also wer nicht seine Stimme irgendwie hier aufnehmen möchte, dann muss mir das sagen, dann stoppe ich da. Nee, das wird nachher rausgeschnitten. Das wird rausgeschnitten? Okay, dann rausgeschnitten. Bitte. Ja, ich habe nur eine kurze Nachfrage. Kannst du sagen, wie die Partei darauf reagiert hat, auf die Festnahmen, eben auch diese Ansätze von Parteiverbot oder eben überhaupt den Versuch, das alles zu einer terroristischen Organisationspflicht. Also diejenigen, die noch draußen geblieben sind, haben auch in den Tagen danach geschrieben, dass es alles auf einer Lüge basiert, dass quasi die Verbrecher und die Diebe Griechenlands, die großen Parteien, irgendetwas entwerfen, um uns hinter Gitter zu bekommen. Und auch während den Festnahmen, da gibt es auch ein Video, wo sie gerade quasi festgenommen werden und zu den Autos gebracht werden, da schreiben sie auch in die Kameras, wir sind unschuldig, wir sagen die Wahrheit, und die Verbrecher sind die Nea-Demokratia und PASOK. Ja, also so haben sie reagiert. Also im Endeffekt ja gesagt, wir sind nicht schuld. Ne? Also nur weil wir die Wahrheit sagen, kommen wir jetzt ins Gefängnis. Ja, wie gesagt, alles nach dem Mord an Füßers. Bitte. Mich würden die internationalen Verbindungen interessiert. So dieses gegen deutsche Neonazis weiter draußen als die NPD, hat diese Kameradschaft. Nazis etc. verbrüdern sich damit, wie wird das von der Krise aufgenommen, wie sieht's aus mit den in Deutschland lebenden Griechen, wie auch immer, weil es sind ja nach dem Sturz der Junta auch viele Junta-treue Griechen nach Deutschland migriert, gerade auch aus diesem Deutschland-Führer-Kohl-Ding. Da würde mich interessieren, wie du das so einschätzt und wie es generell so ansonsten Vernetzung Chrissy Affen mit hier American Freedom Party und sonstigen Drecksnazis ist. Ja, also ich kann ja auch nur jetzt die Informationen, die Psaras jetzt hier niederschreibt, also Psaras schreibt, es gibt Kontakte, ich zitiere jetzt hier Seite 2 aus dem Analysenbuch, die Kontakte von Chrissy Affen zu deutschen Neonazis, aber auch zu Gesinnungsgenossen in Italien, Frankreich, Rumänien, Polen, Spanien, ebenso nach Kanada, Australien und in den USA, machen darauf aufmerksam, dass die Chrissy Affen die Idee einer braunen Internationale in den Köpfen in ihren Köpfen herumspukt. Also es gibt Kontakte, es gibt auch 3 Auslandsbüros in Australien, vor allen Dingen in Melbourne, in Montreal und in New York. Dort hat die Chrissy Affen Auslandsbüros eröffnet, um den Griechen, die im Ausland von Armut bedroht sind, haben sie gesagt, zu helfen. Ich habe hier auch noch auf der anderen Seite, es gab auch scheinbar Kontakte, hier steht auf der Webseite des Freie Netz Süd, gab es Kontakte mit Neonazi-Gruppen aus Bayern. Und in Nürnberg sollte auch scheinbar, ja, ich weiß nicht, eine Demo oder ein Büro eröffnet werden. Das hat ein Büro, aber wurde nicht eröffnet, weil in Nürnberg sind auch eine große griechische Gemeinde, die sich aber, das muss ich auch sagen, jetzt komme ich auf die Antwort auf die griechischen Gemeinden, die sich auch dagegen ausgesprochen hat. Also die griechische Gemeinde in Stuttgart, eine große ist in Düsseldorf und eine große in Nürnberg. Die Gemeinden sind völlig gegen die Chrissy Affen. Ich habe jetzt nichts finden können im Netz, dass es, sage ich mal, solche Hunder-Abkömmlinge, die sich zusammentun, die wird es natürlich geben. Vielleicht haben die auch Kontakte, vielleicht auch über die MPD zu Chrissy Affen. Aber es gab sogar Demonstrationen in Hamburg und in Köln von griechischstämmigen Mitbürgern, die hier demonstriert haben gegen die Chrissy Affen. Das weiß ich, da hat auch Adam Bustukos, der Schauspieler, der auch bei Soul Kitchen mitspielt und bekannter Freund auch von Fatih Akin, der hat das mitinitiiert. Er meinte, ich als griechischer Schauspieler, der hier in Deutschland geboren ist, ich möchte, dass wir hier demonstrieren und sagen, hey, das geht so nicht. Wir, die Griechen in Deutschland, 400.000 Griechen leben in Deutschland, wir zeigen hier, wir sind gegen diese Nazi-Partei. Ja. Ja, ganz interessant, es gibt auch einen zypriotischen Ableger von der Partei und die fordern halt auch diese Geonosis mit Griechenland und zurückbesinnt sich dann auch auf diese megale Idee, also das Großgriechische Reich. Also ähnlich auch in Zypern, genau, ja. Halt auch in ja. Ja, geht ein bisschen in deine Richtung die Frage. Wie sieht es denn aus? Der NPD hat jetzt zum Beispiel vor kurzem eine Veranstaltung gemacht und hat da Vertreterinnen und Vertreter von anderen rechten Parteien in Europa zusammen halt eingeladen. Ludo Vogt hat auch in ganz tollen Englisch zu denen gesprochen, um eben die europäische Rechte nochmal zusammenzuführen für die Europawahl. Wie sieht es denn so aus? Wie ist das Verhältnis zu anderen europäischen rechten Parteien? Vor allem bei den deutschen rechten Parteien. Ja, da kann ich leider jetzt nicht sehr viel zu sagen. Ich kann nur das sagen, dass es halt die Kontakte gibt, auch über die EU im Parlament. Die heißen ja zusammen, vielleicht kannst du mir da, Philipp, helfen, Europäische Volks, wie nennen die sich, die rechten Parteien in der EU? Europäische Nationale Front. Genau, Europäische Nationale Front, danke dir. Dort ist die Chrysia wie auch quasi nicht vertreten, aber das hofft sie halt nächste Woche, dass sie jetzt bald in Straßburg, im Europaparlament vertreten ist. Und dann mit diesen anderen Gruppierungen, es gibt Kontakte, steht auch hier drin mit Front National und auch mit der holländischen Rechten. Also es gibt auf jeden Fall Kontakte. Ich denke nur, dass es ein bisschen ambivalent ist, dieses Verhältnis zur EU. Es gibt halt Interviews, wo Michal Oliakos sagt, wir sind gegen die EU. Auf der anderen Seite arbeiten sie mit anderen Rechten zusammen, um in Straßburg zu sitzen. Ein ambivalentes Verhältnis. Also da weiß ich nicht, inwieweit sie wollen ein unabhängiges griechisches Großreich, aber gleichzeitig will man auch in Straßburg sitzen. So, ne? Man will sich halt befreien von der Troika. Das sagen sie immer. Das sind Besatzer, man will sich von denen befreien. Ja. Und es gibt auf jeden Fall diese Kontakte, die gibt es. Ja. Philipp, ne? Oder warst du vorher? Sorry. Ja, so staatliche Untätigkeit sieht man ja jetzt auch in Griechenland. Und du hast es hier radikal linke schon mal kurz angesprochen. Inwiefern gibt es dort eine Taktik auf Krisi zu reagieren? Und inwiefern könnte es vielleicht auch sein, dass sozusagen durch dieses Feindbild, was jetzt aufgemacht wird, die ja sehr, sehr tiefen Gräben beispielsweise zwischen anarchistischen und kommunistischen Gruppen sich zumindest was dem Punkt anbelangt, zu bringen? Also, was ich zu Syriza sagen kann, ist, sie hat immer wieder Demonstrationen organisiert, ja, antifaschistische Demonstrationen auch mit Antifa-Gruppierungen in Athen. Aber in dem Sinne jetzt auch, ja, Tsipras spricht natürlich auch oft von Verbrechern, sagt er, auch Kriminelle. Aber ich sehe keine Taktik in dem Sinne, ja. Also man will sich von diesem Argument von Samaras befreien. Samaras als Premierminister, habe ich eben angeführt, sagt immer wieder, es sind die beiden Extreme, die unser Land in eine Instabilität führen. Und damit will er ganz klar die mit nur 1,5% hinter ihm stehende, jetzt in den Umfragen sogar mit 1,5% vorliegende, ja, Syriza will nächste Woche, das hat Tsipras auch gestern gesagt, wenn Syriza nächste Woche bei den EU-Wahlen mehr bekommt als in der Demokratia, will Syriza Neuwahlen fordern. Neuwahlen fordern und natürlich, sagt Samaras und andere, dann wird das Land wieder im Chaos versinken. So, klar, man will ja nicht, dass die Linken die Regierung stellen. Und ich sehe auch nicht, dass die Fronten klarer werden. Ich habe auch mit meinem Cousin, der bei der Kappa Kappa Epsilon Mitglied ist, und er meinte, die Syriza, das ist die Bourgeoisie-Linke, so sagt die Kappa Kappa Epsilon, das sind Stalinisten, die glauben halt, sag ich mal, die sind ihrer Linie treu in dem Sinne. Bei Syriza, die früher aus 10 bis 13 verschiedenen Flügeln entstanden ist, bin ich mir auch inzwischen unsicher, was Tsipras eigentlich machen will. Vor dem Wahl hat er gesagt, raus aus dem Euro. Kurz vor dem Wahl hat er gesagt, wir bleiben im Euro. Ich bin mir nicht sicher. Natürlich wäre es interessant, was wäre, wenn Syriza die Regierung stellen würde. Aber zurzeit sehe ich auch mit den Prozentzahlen, mit wem soll er koalieren? Mit wem? Die anderen linken Gruppierungen wollen nicht mit ihm. PASOK auch nicht. Also es wird schwierig. Auch gestern hat er es nicht geschafft, nur in 2 oder in 3, glaube ich, in die Stichwahl zu gelangen, nächste Woche Sonntag. Also, ja, und ich sehe da irgendwie kein Bündnis. So. Was man natürlich geschafft hat, ist, dass man die Bürger, ja, so ältere Bürger, auch die Mitte, sag ich mal so, auch PASOK und der Demokratie-Anhänger, Bürger sind auf die Straße gegangen nach Füssers, nach dem Mord an Füssers. Da sind sie auf die Straße gegangen und haben Ochisto Nazismo. Nein zum Narzissmus in Griechenland. Aber es war auch keine, sag ich mal, überwältigende Mehrheit. Es waren nicht 100.000. Es waren 10.000, 5.000, 15.000. Es ist halt, ja, immer noch eine reelle Gefahr, sag ich mal so, die Chrysia, wie mit ihren Taktiken vor allen Dingen. Ne, aber jetzt, wo sie halt im Gefängnis sind, die fünf Köpfe und vor allem der führende Kopf, Michal Oliakos, ist die Gewalt runtergegangen. Ne? Also scheinbar wollen die sich jetzt nicht mehr anhaften, weil die haben wahrscheinlich die Angst, wenn der griechische Staat noch mehr gegen uns in der Hand hat, werden wir vielleicht wirklich verboten. In dem Sinne. Also es ist ruhiger geworden mit den Übergriffen auf Migranten. Das ist natürlich eine gute Nachricht, ja. Die Frage, die ich hätte, bezieht sich ein bisschen auf den Punkt, den du im Fazit noch angeworfen hattest, aber nicht weiter erläutert hast, ist die Frage der finanziellen Unterstützung. Du hast am Anfang gesagt, das ist ja auch relativ bekannt geworden, die fahren mit Bussen irgendwie in die Gegenden, wo soziale Verwerfungen sind, bringen Nahrungsmittel. Die gehen zu streikenden Arbeitern und bringen denen halt eben Geld für die Streiks. Die können sich eine ziemlich große soziale Infrastruktur leisten. Du hast auch Geldwäsche und so Sachen genannt. Die Frage ist, was ist halt da dran, was ich zum Teil gehört habe, dass Aussteiger der Partei gesagt haben, wir kriegen Geld von Reederei aus. So, das würde insofern ja Sinn machen, als dass in der Reedereibranche eine sehr starke gewerkschaftlich organisierte Arbeiterschaft ist, gegen die man dann halt eben klassische Schlägertruppen in Form von Faschisten hätte, gegen die man dann eben sich zur Wehr setzen könnte, in Anführungsstrichen. Und damit zusammenhängt die Frage, inwieweit, und dann kommt es so zu diesem rechten Block, den der Rechtsaußen von der Demokratia da irgendwie anstrebt. Inwieweit ist das nicht sogar ein Gesamtinteresse, Teilen der griechischen Bourgeoisie, will ich jetzt mal sagen. Weil, wenn man die ganze Zeit sagt, Merkel ist schuld, Troika ist schuld, EU ist schuld und irgendwie so die Verantwortung von Kräften in Griechenland komplett außen vor nimmt, ist das nicht eigentlich eine Exkulpation der Herrschenden in Griechenland? Mhm. Ja, gute Anmerkung und gute Frage auch. Ich habe das ja auch extra auch notiert. Also es gibt Anzeichen dafür, dass es wirklich, ich habe das hier geschrieben, finanzielle Unterstützung griechischer Unternehmen, Fragezeichen. Und die habe ich auch auf Seiten, auch Medienberichten, auch auf der AVI, das ist die Zeitung der Syriza, ja, die hat nichts mit der Chrysi-AVI zu tun. Dort steht auch, es gibt Aussteiger, die sagen, ja, griechische Räder bezahlen die Schlägertrupps der Chrysi-AVI wahrscheinlich auch fünfstellig, sechsstellige Höhe, Ziffern, ja, so wahrscheinlich viel Geld. Und damit dort wirklich nicht gestreikt wird, etc. Und wenn gestreikt wird, dann sollen die ja schön im Endeffekt auf die Fresse bekommen, ja, die Linken, etc. Und da wäre natürlich, ich habe auch die Frage, muss ich auch sagen, auch heute Morgen dachte ich so, dass du in die Richtung gehst. Diese marxistische Analyse oder die man unterziehen könnte, wäre dann wirklich so, wie du sagst, vom herrschenden Block, ob das jetzt PASOK oder eine Demokratie ist, das ist dieselbe herrschende Fraktion in dem Sinne, unterstützt ja Chrysi-AVI im Endeffekt nur diese, oder im Endeffekt dann im nächsten Schritt halt das kapitalistische System in Griechenland. Die Chrysi-AVI hat nie was gegen den Kapitalismus gesagt, ganz klar. Das sind Faschisten, ne? Da wären wir auch wieder bei den Theorien, die du auch in deinen Seminaren mit Reinhard Kühnel etc. Faschismus kann nur im Kapitalismus gedeihen. Er kann nicht im Kommunismus oder in einem Sozialismus gedeihen. Und da gebe ich dir recht auch. Und es sieht so nach aus, dass sie natürlich daher die Gelder bekommen auch. Ich kann es nicht beweisen. Aber ja. Also es wäre für eine marxistische Analyse wäre das wahrscheinlich treffend und dann könnte man sehen, welche Rolle spielt eigentlich die Chrysi-AVI auch all die Jahre. Wieso hat die Nährdemokratie nie was gegen die unternommen? Wieso? Ja, das wäre dann eine Antwort. Bitte. Inwiefern rechtfertigt ist die Chrysi-AVI denn eigentlich ideologisch, du sagst es ja, sind gegen Migranten, dass sie Migranten, griechische zum Beispiel in Deutschland unterstützt, das ist ja im Prinzip dann auch die Migranten, gerade im Hinblick auf die innereuropäischen rechten Beziehungen. Ja, ganz genau. Ich habe mir die Frage auch gestellt am Wochenende und da habe ich jetzt auch keine Antwort, muss ich sagen, parat. Also es ist, ich habe eine Sache, die ich mir auch überlegt habe, ist zum Beispiel, ich bin doppelter Staatsbürger, ich hätte gestern in Griechenland wählen können, aber es gibt halt keine Briefwahl. Ich müsste nach Griechenland extra reisen und muss wählen. Es hat irgendwie haben das die griechischen Institutionen nicht geschafft, dass die Auslandsgriechen, die ja fast, man schätzt 1,5 Millionen im Ausland sind, in Australien sind viele Griechen, in der USA, auch hier in Europa, in Deutschland vor allen Dingen, dass die halt wählen können. Früher hat das die PASOK und die Nährdemokratie so gemacht, man hat die Flüge bezahlt. Man hat gesagt, kommt nach Griechenland, wählt, wir geben euch auch 500 Euro Bonus, Prämie, im Endeffekt ist das eine klare Korruption. Man kann eine Woche in Griechenland bleiben, sogar Urlaub machen und man wählt die Partei. Ich weiß nicht, inwieweit der Gedanke der Chrysiavi nahegelegt, ich helfe den armen, arbeitslosen Griechen, falls es die in Deutschland gibt, helfe ich denen. Und wenn gewählt werden sollte in Griechenland, hole ich die nach Griechenland. Das wäre eine Strategie, die ich überlegt habe, aber dazu habe ich jetzt keine Beweise dafür. Natürlich ist es paradox. Man hilft den Griechen in Deutschland und man hat Kontakte zur NPD. Und die NPD ist ja im Endeffekt, wie du auch gesagt hast, gegen alle Ausländer. So. Ich kenne mich nicht so gut mit der NPD-Forschung oder Partei aus. Es kann natürlich auch sein, dass man sagt, okay, man ist eher gegen Bürger, die dem Islam, also eine Arabophobie etc. Und die europäischen Italiener, Griechen, die sind ja nicht so schlimm. Es gibt ja solche Differenzierungen, die ich ja auch schon leider auch gehört habe, ja, von Leuten, die sagen, ja, ist ja nicht schlimm, du bist ja Grieche, ihr habt die Demokratie erfunden etc., aber die Türken sind schlimmer oder so. Also das sind ja auch ganz klar rassistische Parolen, die ich auch hier in Deutschland leider auch schon gehört habe, von älteren Leuten leider schon. Aber sonst hätte ich da keine Antwort, muss ich sagen. Wieso da diese Paradoxie? Warst du dann oder du? Ich wollte eigentlich auf seine erste Rede was machen. Ja, gerne. Ich hätte eine Antwort auf ihn jetzt an. Ja, danke dir. Also, so ganz kurz, die Nazis sind in ihrem Rassismus, in ihrer Ideologie ganz, ganz flexibel. Und du hast ja gerade eben auch schon dieses sich auf antikes Griechenland berufen durch die NS-Brille. Da kann man sich ganz viel zusammenzimmern in so einer Self-Made-Ideologie. Ja. Und ansonsten, ganz kurz zu diesem Ding, mir ist Chrysiappi 2007 das erste Mal bewusst geworden. Ein Genosse von mir, der in Griechenland gelebt hat, hat dann darüber berichtet, dass genau diese Chrysiappi-Leute nachts besetzte Häuser auseinandernehmen und die Leute bis zur Besinnungslosigkeit prügeln, während gleichzeitig die Bereitschaftspolizei vor dem besetzten Haus wartet und die Leute, die noch laufen können, einknastet bzw. selber dann noch fertig macht. Also genau diese Arbeitsteilung und genau diese Sachen, die Bullen sind selber Faschos, was ich da halt, also das ist ein Zitat, ich habe das so jetzt nicht... Was ich ja aber auch theoretisch dann fundieren lässt mit den Wahlergebnissen, was du da gesagt hast, wie viele Polizisten die Chrysiappi wählen, beziehungsweise dann halt selber Faschisten sind, selber Chrysiappi-Mitglieder etc. sind. Ja. Was sich für mich nach Lektüre von Horkheimer Adorno Studie zum autoritären Charakter dann auch ganz logisch ergibt, dass halt autoritätshörige Menschen etc. Aber dieses Ding ist die du hast die Anti-Autoritäre genannt, die sind damals von diesem Starkwerden der Chrysiappi als Schlägertrupp, als Straßenschlägertrupp, mit Unterstützung der Polizei sind sie halt komplett überrascht gewesen, diese in Anführungszeichen Antifa, die da halt immer wieder angegriffen worden ist, die waren einfach nicht so militant organisiert. Und das ist seitdem auch, soweit ich das mitkriege, in der griechischen Szene ein ganz, ganz großes Problem. Genauso wie sie auch von der Finanzkrise halt überrascht waren. Und ja. Ja. Vielleicht hättest du hier noch was zu den Mechanismen der nationalen, internationalen. Also das sieht man jetzt ja gerade auch ganz schön am Russland-Ukraine-Konflikt, wie der rechte Sektor Svoboda beispielsweise sehr, sehr großartige Partnerschaften eigentlich mit russischen Nationalisten hat. Und jetzt, wo es um einen Streit geht, wo beide Parteien sozusagen sich in Opposition zueinander befinden, besinnt man sich dann natürlich letztendlich wieder auf seine eigene Nation, sein eigenes Volk. Also tatsächlich die Solidarität in dem Sinne ist ja gar nicht möglich, allein aus ideologischen Gründen. So, ja. Ja. Sonst noch Fragen oder Anmerkungen? Ja, sonst würde ich dann auch schließen. Nochmal vielen Dank, dass ich hier einen Vortrag halten durfte. Ich hoffe, habe jetzt einiges noch zu Chrysiavi erfahren. Und ja, gleich geht's ja auch schon weiter, glaube ich, mit dem nächsten Vortrag hier im Kultkaff. Und ich kann euch noch einladen, am Mittwoch hier um 22 Uhr im Kultkaff kommt eine griechische Band, die Mambaldi, die auch schon auf Antifa, griechischen Antifa, organisierten oder auch von der Syriza organisierten Konzerten aufgetreten ist. Die spielen hier am Mittwochabend um 22 Uhr, machen Balkanmusik, griechischen Hip-Hop, auch alten griechischen Soul. Also wer da Lust hat zu kommen, ich habe die schon oft live gesehen, musste immer 20 Euro Eintritt bezahlen und hier, die sind wirklich teuer und hier kommen sie umsonst. Also wer Mittwochabend auch noch feiern will, wir haben ja ein großes Programm, das ja organisiert. Ja, dann habt eine gute Woche noch und viel Spaß beim Festival.